Zeit auf den Tag. 100.000 Urgewalten. Denk nicht, die Erde ist fest. Spür, wie sie bebt. Denk nicht, die Erde ist tot. Spür, wie sie lebt. Denk nicht, die Erde ist kalt. Spür, wie sie glüht. Denk nicht, die Erde ging auf. Sie wird nicht müd. Zero!